Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja, ganz, ganz bitterer Abend für uns, für alle deutschen Fußballfans. Ganz, ganz, ganz bitterer Abend. Danke. Es ist Samstag, der 30. Juni 2018. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung Niemandsland. Wir senden jetzt 2 Stunden von 10 bis 12 Uhr auf Kontrabande FM 91.4. Die erste Sendung in diesem Sommer. Direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live unter www.contrabanda.org im Internet. Wir von Niemandsland machen eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskers. Es ist Samstag, der 2. Juni 2018. Es ist kurz vor 2 Uhr, kurz vor 14 Uhr am Mittag. Und soeben hören wir von allen Seiten, auf dem katalanischen Fernsehsender, aber auch hier an der Plaza Sant Jaume, Katalonien hat endlich eine Regierung, un govern, und der 155 ist damit fast automatisch aufgehoben. Luis, was denkst du, was fühlst du im Moment? Ja, zum Moment, ich bin sehr zufrieden, dass weg die PP weg sind, und ich hoffe, dass diese Leute nicht mehr kommen auf der Lange. Aber jetzt müssen wir mal unsere Zukunft sehen. Luis, was erwartest du von der neuen katalanischen Landesregierung, von der Generalitat? Ja, ich kann nicht sagen, aber ich hoffe, dass wir, das Volk, dass vielleicht meine mehr Verantwortung nehmen, also dass selbst hier mehrmals unsere Politiker kontrollieren. nicht, dass die machen, was sie wollen, sondern die Politiker sind unsere Eingestellte. Und ich hoffe, dass wir als Ciudadans, ne? Ciudadans, nicht Ciudadans, was ja, als Bürger, ne? Als Bürger doch mehr in Aktivität, in politische Aktivität kommen. Und wie wird es weitergehen mit dem, was die Katalanisten den Prozess nennen, das heißt die Abspaltung von Spanien? Wird das so weitergehen oder wird es da moderatere Töne geben und wird das Ganze in zivilisiertere Bahnen fließen? Also ich denke, dass wir diese Bewegung von Katalonien, das will sich so, das ist eine lange Geschichte von unserer Kultur, die Katalanen. Ich persönlich wäre mehr für eine spanische Länder zusammen, also nicht eine Abschaltung. Eine Konföderation der hispanischen Länder oder Staaten. Genau, das wäre mehr für mich, das ist, was ich denke. Aber ich glaube, der wird immer noch Katalonien kämpfen, weil die kommen von sehr lange diese Problematik von die Spanien und die andere Kulturen, das sind nicht nur wir die Katalanen, sondern hier gibt es die Galizien, die gibt es auch die Asturien, das gibt es die Andalusien, die sind auch schon so. Also ich würde mehr für diese Richtung. Aber muss man das hier in Katalonien, wir bestätigen, dass wir möchten, dass anerkannt werden, dass eine Kultur ist, nicht besser als die spanische, aber es ist eine andere Kultur. Aber ist das nicht schon anerkannt? Es gibt katalanisches Fernsehen, Radiostationen, es gibt ein Kulturministerium, es gibt Bücher, Publikationen, es ist doch eigentlich alles da. Es ist da, aber was soll noch kommen? Ich glaube, er meint, dass es eben auch von den anderen Provinzen anerkannt wird, dass wir diese Kultur hier haben und sie auch fördern. Und ich glaube, das ist alles einem Prozess unterworfen, der wachsen muss. Und ich bin für España Plural eigentlich. Das ist das, was er ausgedrückt hat. Denn das sind auch andere Provinzen, die interessant sind und andere Kulturen bieten können und dass wir eben zusammenarbeiten können. Für mich ist das Miteinander wichtig. Gut, wir stehen hier an der Plaza Sant Jaume direkt. Gucken wir mal kurz, nähern wir uns mal kurz dem Palau de la Generalitat. Wir haben ja links das Rathaus und rechts eben den Sitz der katalanischen Landesregierung, der Generalitat. Da hängt ein großes Transparent auch aus dem Fenster. Da steht, Luis, lies doch mal auf Katalanisch. Libertat. Libertat, presos polítics i exilats. Was da unten steht, kann ich ja, nicht... Ja, da steht es auf Englisch. Gut. Okay, gut. Die Leute applaudieren. Hier kommen wohl Abgeordnete und Leute raus. Aber doch relativ wenig Leute, ne? Ja, dafür, dass man jetzt so lange gewartet hat. Ja. Muss man doch wirklich feststellen, es sind vielleicht 200 Leute hier höchstens. Ja, das ist erstaunlich, oder? Ja. Als die Republik ausgerufen worden ist, die Republik, ja, da waren hier weit viel mehr Menschen. Ja. Das fällt mir auf. Es kann es sein, dass der Quim Torra sehr unbeliebt ist bei seinen eigenen Leuten, durch seine teilweise xenophoben und rassistischen Äußerungen? Er hat sich dafür entschuldigt und hat gesagt, ihm sei was ausgerutscht und er bedauert es sehr und das muss man ja auch anerkennen. Das kann ich nicht. Ich kenne die Person zu wenig. Ich kann das nicht beurteilen, warum so viele, kein argumentieren, warum wenige Leute. Es ist auch so, dass jetzt fängt schon eine andere Lage an. Und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen auch überrascht und wir sind ein bisschen nachgekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt viele Leute schon weggegangen sind. Also. Nee, ich bin ja vorhin auch hier drüber gegangen. Es waren auch nicht mehr Leute, es waren Touristen. Hier sind übrigens Leute, die tragen zwar gelbe T-Shirts, die protestieren aber für eine bessere Erziehung. Das heißt, das sind jetzt nicht die gelben T-Shirts, die Libertad de los Presos Políticos y Exiliats fordern. Ne? Das ist also auch ein Faktum. Gut, ja, ich danke euch. Also Gelb steht für Achtung. Erst Gelb so. Steht und, ja. Ja, aufgepasst, Achtung. Und an der Ampel. Ist das eben, ja, da ist es eben mit Rot-Gelb-Grün gehalten eben als Protestaktion. Gut, dann hoffen wir, die Ampel springt irgendwann schnell auf Grün. Ja. Ich bedanke mich. Ja, das möchte ich gerne sagen, nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, bitte bleiben Sie am Radio und hören Sie zu. Es ist interessant und Sie lernen dazu. Aus dem Herzen Kataloniens, aus dem Herzen eines verrückten Landes, Luis, ein Gruß an die Hörer. Also, visca Catalunya, visca el món i de la ciutadania. Gut. Das verstehen wir dann auch noch, die das Deutsch sprechen hier. In visca Catalunya, es lebe Katalonien, es leben die freien Menschen hier und überall. Tschüss, Dankeschön. That wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona, a free voice in a world of little freedom. That's the truth. Die DFB-Elf ist aus dem Turnier getrottet, könnte man sagen, rausgehumpelt. offensichtlich überfordert. Die deutsche Nationalmannschaft fliegt früh aus der WM nach Hause, weil sie auch im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea das Tempo vermissen lässt. Mit einer Botschaft in drei Teilen verabschiedete sich Deutschland von Russland und dankte für die Gastfreundschaft. Jawohl, schon am 28. Juni, 18 Tage vor dem Ende des Turniers, flog eine Mannschaft nach Hause, die in den vier Auflagen zuvor mindestens das Halbfinale erreicht hatte. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist, schrieb der Deutsche Fußballbund bei Twitter, bevor er das umstrittene Quartier in Vatutinki verließ, das vermutlich in der Aufarbeitung auch eine Rolle spielen wird. Bei der sportlichen Analyse des Scheiterns gab Mario Gomez zu: Wir hatten über alle drei Spiele Probleme, die wir nie in den Griff bekommen haben. Einer der auffälligsten Punkte war für den ARD-Experten Thomas Hitzelsberger, dass die körperlichen Voraussetzungen fehlten, um Fußball auf hohem Niveau zu spielen. Keiner war in der Lage, mal einen Gang höher zu schalten. Es war immer ein Tempo und es war immer ein geringes Tempo, urteilte der ehemalige Nationalspieler. Die fehlende Dynamik, die sich schon in den Testspielen zeigte, führte Bundestrainer Joachim Löw während des Trainingslagers noch auf die Mühen der Vorbereitungen zurück. Die Dynamik würde beim Turnier vorhanden sein, versicherte Löw. Doch das war ein Trugschluss. Thomas Hitzelsberger, Zitat: Die Mannschaft wirkte müde und erschöpft. Schon im Spiel gegen Mexiko war der Eindruck, dass sie nicht reagieren kann, wenn Widerstand kommt. Das Tempo, mit dem Timo Werner in der zweiten Halbzeit über die linke Seite für Gefahr sorgte, auch die Sprints von Marco Reus bei dem einzigen Sieg, es waren die Ausnahmen im deutschen Spiel. Nur ganz selten kam die Mannschaft mit Geschwindigkeit. Gegen Südkorea gelang es der deutschen Mannschaft nur selten, mit Geschwindigkeit vor das Tor des Gegners zu kommen, und sei es durch schnelles Passspiel, das auch nur rudimentär zu sehen war. Es war einfach nicht mehr möglich, und das ist so ernüchternd, eine Mannschaft zu sehen, die so viel Qualität hat und gar nichts davon ist zu sehen, urteilte Hitzelsberger. Vom System her blieb Löw seiner Linie während des ganzen Turniers treu. Er setzte in allen Spielen auf ein 4-2-3-1-System. Beim Personal wechselte er hingegen so kräftig wie nie zuvor, auch bedingt durch Sperren und Verletzungen, aber eben nicht nur. Thomas Müller etwa nahm er freiwillig aus der Mannschaft und brachte Leon Goretzka. Der Effekt blieb aus. Wir wussten, dass wir den Ball schneller laufen lassen mussten und haben frische Leute auf dem Platz gehabt, sagte Torwart Manuel Neuer, der trotzdem eingestand. Ich denke, dass uns ein bisschen das Tempo im Spiel gefehlt hat. Für Löw fehlte die spielerische Leichtigkeit, die seine Mannschaft in den vergangenen Jahren ausgezeichnet habe. Ganz vereinzelt war sie gegen Südkorea zu sehen, etwa bei einem scharfen Steilpass von Toni Kroos, den Mesut Özil schnell auf die rechte Seite weiterleitete zu Goretzka. Dessen Flanke wurde jedoch geklärt. Das Problem, zu wenig Mitspieler im Strafraum zu haben, die zum Abschluss bereit sind, zog sich auch durch das ganze Turnier. Es besserte sich jeweils nach der Einwechslung von Mario Gomez, der stets den gefährlichsten Raum besetzte, der sich für Angreifer bietet. Mit 69 Torschüssen in den drei Spielen gelangen nur 2 Treffer. Die Anzahl der klaren Chancen hielt sich auch in Grenzen. Oft resultierten die guten Möglichkeiten aus hohen Flanken, wie für Hummels gegen Südkorea und Gomez im zweiten und dritten Spiel. Der von Löw bevorzugte Stil, mit flachen Pässen aus einem hohen Ballbesitz heraus in gute Abschlusspositionen zu kommen, verkümmerte in den Wochen in Russland. Spielerisch war es nicht die deutsche Mannschaft, die wir alle kennen. Wir haben nicht auf dem Platz gezeigt, was wir können, sagte der Bundestrainer. Es war stets die Hoffnung, dass der Weltmeister noch Fahrt aufnehmen wird. Doch die Mannschaft blieb in einem Trott und flog daher noch im Juni nach Hause. Ein hundsmiserables Spiel, urteilte die Taz. An kritischen Tönen dem DFB gegenüber fehlt es auch nicht. Abweisend und arrogant war auch die Pressearbeit des DFB rund um das Turnier. Ein erster Höhepunkt war die Bekanntgabe des WM-Kaders, nachdem keine Fragen zugelassen wurden. Dass man dafür die gesamte deutsche Sportpresse ins DFB-Fußballmuseum nach Dortmund eingeladen hat, eine Art Adidas-Fanshop mit angeschlossener Ausstellung, darf man getrost als blanken Hohn bezeichnen. Dabei hätte man vielleicht ganz gerne über die Nichtberücksichtigung von Leroy Sané vom englischen Meister Manchester City diskutiert. Das schrieb zum Beispiel die Taz diese Woche. Den Zeigefinger direkt auf den DFB richtend. Und gänzlich überfordert war man beim DFB dann mit der Affäre um den unsäglichen Huldigungsauftritt von Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit dem türkischen autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Als längst klar war, dass die Pfiffe gegen Özil und Gündoğan nicht deshalb aus den deutschen Kurven schalten, weil man Erdogan dort besonders kritisch sieht, sondern einfach, weil man ihnen als Deutsch-Türken unterstellt, nicht deutsch genug zu sein, ist der Verband nicht eingeschritten. Als vor der EM 2016 AfD-Altfuzzi Alexander Gauland behauptet hat, Jérôme Boateng werde als Fußballer geschätzt, als Nachbar wolle ihn aber keiner haben, da hat sich der Verband noch klar positioniert. Als diesmal die AfD angefangen hat, gegen Özil regelrecht zu hetzen, hat der DFB geschwiegen. Auch das gehört zu dem peinlichen Auftritt der Deutschen in Russland. Zu greifen? Ja, ganz schwierig in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss heute auch dran geglaubt, dann selbst mit dem 0-1, glaube ich, haben wir zumindest noch irgendwie versucht, das Ganze zu drehen. Aber wir haben den Ball heute nicht ins Tor gebracht. Keiner von uns. Ich glaube, wir hatten genug Gelegenheiten. Ich selber in der, 86., 87. Einen, den ich machen muss, Und es hat uns heute das Genick gebrochen. Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt. Haben Sie schon einen Ansatzpunkt, warum das in 3 Spielen nicht hingehauen hat? Man hatte ja nicht nur das eine Spiel heute. Ja, ich glaube, gegen Mexiko war es offensichtlich. Heute war es einfach, es war nicht einfach, aber es war klar. Man sieht ja, glaube ich, bei der WM, dass fast keine Mannschaft irgendwie leicht durchkommt. Ich glaube, außer Belgien 2-mal und England 1-mal hat jeder Favorit große Probleme, weil die vermeintlich kleineren Teams das defensiv sehr gut machen. Wir haben uns halt mit dem Mexiko-Spiel in eine Situation gebracht, die wir jetzt heute gekriegt haben. Hätten wir da den Punkt geholt, sage ich mal, dann wären wir heute in der 90. auch nicht so offen gestanden bei der Ecke. Ja, wie es dann fällt, ist ein bisschen symptomatisch natürlich für das jetzt, aber klar, wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir uns wieder zusammenfinden. Welche sind das? Das werde ich öffentlich nicht mehr sagen. Weil man hat ja auch gesehen, auch in den letzten Testspielen, ich glaube, das letzte überzeugende Spiel, was wir abgeliefert haben, war Herbst 2017. Das ist ein bisschen lange her. Ja, danach die Spiele gegen die großen Gegner nicht gewonnen. Und dann haben Sie... Spanien war gut, aber ansonsten, aber gewonnen haben wir auch nicht da. Ja, und dann haben Sie auch die Finger in die Wunde gelegt beim ersten Turnierspiel. Glauben Sie, dass Sie nicht gehört worden sind nach dem Mexiko-Spiel? Doch, absolut. Wir haben ja die Dinge, die ich angesprochen habe, auch verbessert. Also es war gegen Schweden viel, viel besser. Diese Themen Absicherung, welche Spieler in der Absicherung stehen müssen, wenn der Ball wo ist, das war viel besser. Wir hatten eine größere Ballsicherheit. Das hatten wir heute auch. Wir haben dann ab der 65. rum, würde ich sagen, sind wir unglaublich hektisch geworden. Also da haben wir die Position verlassen, sind wild geworden, haben dann Fehlpässe gespielt, sind in Konter gelaufen, die wir, ich hoffe, das darf ich sagen, echt noch gut wegverteidigt haben. Also da waren ja teilweise unglaubliche Konter dabei. Und da haben wir irgendwie unsere Struktur verloren. Und gut, ist müßig, wenn ich den Ball reinköpfe in der 86. reden wir jetzt davon, wie geil es ist, dass wir weitergekommen sind. Jetzt reden wir von was anderem. Ja, ganz, ganz bitterer Abend für uns, für alle deutschen Fußballfans. Ganz, ganz, ganz bitterer Abend. Danke, Mats Hummels. Das war Mats Hummels, der da dem ARD-Reporter Rede und Antwort stand. Und ich finde, seine Analyse ist absolut treffend, zumindest nach dem, was ich selber gesehen habe. Vergessen wir die WM, was die deutsche Nationalmannschaft betrifft, aber vergessen wir den Fußball nicht. Der geht nämlich weiter. Es wird völlig spannende und interessante Spiele geben. Heute beginnen die Achtelfinalspiele. Ja, leider müssen wir die deutsche Nationalelf vergessen. Vergiss, vergiss und lass uns jetzt nur dies erleben, wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten voll übersteigt. Wir fühlten längst schon, wie es spiegelnder wird im Dunkel, wie ein Schein entsteht, ein weißer Schatten. Im Glanz der Dunkelheit. Nun aber lass uns ganz hinübertreten in die Welt hinein, die Monden ist. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 82. Teil. Bodo Uhse. Begegnung zweier Deutscher. No pasarán. Pasaremos. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona, se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. Januar 1937. Über Madrid lag ein harter Winter. Die nationalistischen Truppen, zusammengesetzt aus fremden Legionären, Marokkanern und Italienern, bedrängten die Stadt. Die schwachen Einheiten der Verteidiger verbluteten sich in opferreichem, oft sinnlos erscheinendem Widerstand. Sie hielten den Gegner auf, aber wenn sie zurückblickten und sahen, was wenige hundert Meter hinter ihren dünnen Linien geschah, so fragten sie sich doch manchmal, ob es der Mühe lohne. Denn Nacht um Nacht und Tag für Tag zogen die Bombenflugzeuge der Nationalisten, es waren also italienische und deutsche Flugzeuge, ihre blutigen Kreise über der Stadt. Die Alarmsirenen heulten zumeist erst auf, wenn die ersten Bomben schon zischend herniederfuhren, einschlugen in Straßen, Plätze, Häuser. Dann sprang mit lärmendem Geheul der Tod in das Leben, schlug mit glühendem Stahl Mütter und Mädchen und Knaben. So war es alle Tage, so war es auch am 5. Januar 1937. 16 schwere Junkers-Bomber kamen über die Stadt, von 8 Heinkel-Jagdflugzeugen geschützt. Über Hospitälern, Schulen, Wohnhäusern stiegen schwarze Rauchsäulen auf. Es war das gleiche Bild, der gleiche Tod wie all die Tage zuvor. Die Bomber kehrten um, luden noch einen bitteren Rest ihrer Last über dem Arbeitervorort Tetuan ab. Dann eilten sie davon, flüchtend vor den republikanischen Jagdflugzeugen. Eine der Heinkel-Maschinen wurde getroffen. Sie löste sich aus der Kampfordnung der anderen, taumelte und stürzte, während die Flügel schwerfällig nachflatterten, zu Boden. Der Pilot, der zu spät herausgesprungen war, so dass sich sein Fallschirm nicht mehr entfalten konnte, schlug neben der Maschine auf die froststarre Erde. Das geschah unweit von Fuencarral. Dort lag das 2. Bataillon der 11. Internationalen Brigade, das Bataillon Ernst Thälmann. Die Freiwilligen des Bataillons stürzten hinaus, hassvergessen und schon bereit zu helfen, wenn da noch zu helfen wäre. Als sie den abgestürzten Piloten erreichten, rief einer von denen, die da herbeigeeilt waren: »Mensch, Kneiding, haben wir dich erwischt?« Und er beugte sich vor und schüttelte die Schultern des Fliegers, als wolle er einen Schlafenden wecken. Aber der also mit seinem Namen Angerufene rührte sich nicht mehr. Die beiden Deutschen, die aus fremden Lagern kommend sich hier im spanischen Land unweit der Gräben bei Fuencarral begegneten, waren einmal Freunde gewesen. Kurt Kneiding hieß der tote Flieger, sein Freund nannte sich Walter Toss. Sie waren gut vertraut gewesen miteinander, denn sie hatten gemeinsam Dienst getan im gleichen Fluggeschwader der Hitlerarmee. Sie hatten gemeinsame Notlandungen hinter sich und gemeinsame Räusche. Manche Nächte, viele Tage, ein ganzes Stück Leben hatten sie gemeinsam gelebt. Sie waren gute Freunde gewesen. Bis Walter Toss eines Tages gegangen war, den Freund und das Geschwader verlassen hatte, auf heimlichen Wegen durch die Welt gewandert war und endlich sich eingereiht hatte in die internationalen Brigaden als Freiwilliger der Freiheit. Ihr war Walter Toss ein guter Soldat, und es fiel ihm leicht, das zu sein, denn er wusste, wozu er Soldat war. Er hatte sich entschieden und die Front selbst gewählt. Das Handwerk des Soldaten ist heute schwerer, als es ehemals war. Man kann eigentlich kaum mehr von einem Handwerk sprechen. Es ist eine Arbeit geworden. Es wird rascher gestorben und schneller getötet als einst. Das legt nahe, dass manche wissen wollen, wofür sie sterben und wofür sie töten sollen. Eigentlich sollte es jeder wissen, wozu er solches unternimmt. Aber nicht jeder macht sich die Mühe, nach dem Sinn gewaltsamen Sterbens und gewaltsamen Todes zu fragen. Der Kurt Kneiding hatte sich nicht gefragt. Gefragt hatte sich der Walter Toss. Darin unterschieden sie sich. Das hatte sie voneinander getrennt. Das hatte sie hier zusammengebracht. Dabei war Walter Toss als Facharbeiter des Krieges in Hitlers Heer geschult, beileibe kein Grübler. Er war vielmehr ein recht unbekümmerter Mensch. Aber als Bauernsohn wollte er wissen, über welchen Acker er denn seinen Pflug zu führen habe. Er war kein Feigling. Vor der Frage, wofür es sich heute lohne, Krieg zu führen, entschied er sich, dass nur der Sturz der Unterdrücker dem Krieg einen Sinn geben könne und dass es darauf ankomme, wenn sein Blut schon fließen müsse, dieses Blut der Freiheit zu opfern, die abhanden gekommen ist und wieder herbeigeschafft werden muss, wenn nicht nur das Sterben, sondern auch das Leben einen Sinn haben soll. Diese Antwort hatte Walter Toss von seinem Freunde fortgetrieben und ihn aus der Armee Hitlers fliehen lassen in den Kampf. So war er Soldat geworden in den Schützengräben vor Madrid, wo die bedrohte Freiheit sich wütend wehrte. Kurt Kneiding, der Freund, hatte sich nicht gefragt. Und war die Frage gekommen ohne sein Zutun und hatte sich aufgedrängt, so hatte er sie beiseite geschoben. Stumm hatte er seinen Dienst getan, stumm war er den Befehlen gefolgt, die ihn nach Spanien schickten. Stumm tat er seine Pflicht, schützte die Bombenflugzeuge, die hundertfältigen Tod ausgossen über die Stadt Madrid und ihre Menschen, die den Leutnant Kneiding gar nichts angingen, denn sie waren nicht seine und auch nicht des deutschen Volkes Feinde. So hatte er, da er zu Tode gekommen war in diesem Kampf, seinem Volk keinen Dienst getan. Vielleicht würde es eine Tonne Kupfer mehr geben aus den Minen von Rio Tinto. War das Haut, Knochen und Leben eines deutschen Fliegers wert? Im Innern seiner Lederjacke fanden wir einen Stempel. Fliegergeschwader Immelmann, Groß Lübeck, Blankensee. In der Brusttasche trug er eine Fotografie von sich, das Bild seiner Braut und das seiner Eltern. Wir haben ihn anständig zu Grabe gebracht, und obwohl wir knapp waren mit unserer Munition und der Meinung waren, dass sein Tod nicht gerade ehrenhaft sei, haben wir ihm doch den Salut der drei Salven nicht versagt. Wir dachten, ihr könntet sie hören. Denn so seltsam diese Begegnung zweier Deutscher bei Fuencarral ist, es werden sich ähnliche Begegnungen wohl bald wiederholen, wenn Hitler seinen großen Krieg beginnt. Der wird ein Bürgerkrieg sein, mit Fronten, die sich durch alle Länder ziehen. Wir dachten, es würde gut für euch sein, wenn ihr euch heute schon fragen könntet, für welche Sache ihr dann sterben wollt. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 82. Teil. Literaturhinweis: Der Text Begegnung zweier Deutscher stammt aus dem Buch Versuche, Berichte, Erinnerungen, erschienen 1937, später verlegt im Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1983. Bodo Uhse wurde 1904 in Rastatt geboren. Er war Mitglied der Bündischen Jugend. 1927 trat er der NSDAP bei. 1930 gab es einen Parteiausschluss gegen ihn. 1932 ging er in die KPD. Im April 1933 war er in Paris im Exil. Von April bis Oktober 1937 hielt Bodo Uhse sich in Spanien auf, als Adjutant des Divisionskommandeurs Hans Kahle. 1939 gelang ihm die Flucht über die USA nach Mexiko. 1948 kehrte er nach Deutschland zurück. Zuerst lebte er in der SPZ, später in der DDR. Zwischen 1950 und 1954 war Bodo Uhse Abgeordneter der Volkskammer. Bodo Uhse starb 1963 in Berlin. Und ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Das ist eine Erinnerung, die meine alten Tage erhält. Fast 60 Jahre mussten vergehen, bis das spanische Parlament ein altes Versprechen der republikanischen Regierung aufgriff und allen ausländischen Kämpfern für die Republik die spanische Staatsbürgerschaft anbot. Von dir und denke, du bist mir einerlei, und fühl in 10 Minuten, ich bin noch nicht frei. In mir ist so viel Sehnsucht, ich muss zurück zu dir, denn ich gehöre nicht mir und dir. und weiß nicht warum. Ich küss dich und quäl dich und weiß nicht warum. Ich bin in Gedanken nur immer bei dir. Was machst du, was willst du von mir? Oft möchte ich dir sagen, ich geh von dir fort. Doch wenn ich bei dir bin, dann sag ich kein Wort. Ich hasse dich und lieb dich und weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich weiß. Oft mit den kleinsten Worten beginnt der größte Streit. Doch wenn du tief gekränkt bist, dann tut's mir so leid. Dann küsse ich deine Hände und küsse dein Gesicht und möchte nur ewig gut sein und bin doch nicht. Ich hasse dich und lieb dich und weiß nicht warum. Ich küss dich und quäl dich und weiß nicht warum. Ich bin in Gedanken nur immer. Was machst du, was willst du von mir? Ich hasse dich und lieb dich und weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Hola, desde el corazón de Barrio Brasil, en Santiago de Chile, un saludo cariñoso a los radioescuchas de Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana y global en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Mittlerweile kurz vor elf, viertel vor elf, am frühen oder späten Vormittag, je nachdem, wann Sie aufgestanden sind, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Zentrum von Barcelona. Die stickige Hitze ist ein bisschen abgeflaut, eine leichte Brise weht sogar über der Stadt und wir haben einen klaren blauen Himmel, ein schöner Sommertag. Es ist der 30. Juni, Ultimo, der letzte Tag im Monat. Der Sommer entfaltet seine ganze Pracht. Und wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Stunde. Die erste ist fast um, von Niemandsland. Ich habe noch eine kleine Reportage nachzuliefern, die ich unlängst gemacht habe und die zeigt, dass diese Stadt lebt. In dieser Stadt gibt es Leben und sehr viel Widerstand. Die Leute wehren sich immer mehr, besonders die Rentner, jawohl. Die Rentner wehren sich gegen die Ausplünderung ihrer Rentenkassen und gegen die jährlichen Kürzungen ihrer Renten. Da gab es unlängst eine Demo und hier ist der Report. Es ist kurz vor 12:30 am Mittag. Es ist Samstag, der 26. Mai und ich befinde mich hier in der Rentner-Demo vor dem Rathaus. Das ist SOS Pensiones Públicas. Salvemos las pensiones. Retten wir die Renten. SOS, öffentliche Renten ja, private Renten nein. Der Redner spricht über die Schande, dass wir die ganzen Jahre manipuliert und belogen wurden von der Regierung und von den jeweiligen Ministern, die die Renten gekürzt haben, die die Finger in die Rentenkassen, die Hände in die Rentenkassen gesteckt haben. Und der Redner zählt nun auf, dass man 40 Jahre gezahlt hat. Und das wäre wirklich Beharrlichkeit. Der Redner erzählt gerade, dass er dagegen ist, dass ein rechter Politiker im Namen der Spanier spricht und völlig dreist behauptet, er kennt nur noch Spanier und keine Arbeiter und keine Unternehmer mehr. Der Sprecher von SOS Pensiones gibt diesem Mann eine Antwort, und zwar eine sehr klare Antwort. Er sagt, wir sind Rentner, wir sind Arbeiter, wir haben bezahlt und die sollen uns nicht kommen aus den Räuberhöhlen und uns als Spanier miteinander verschwören wollen. Bravo, Applaus. Man sieht eine republikanische Fahne, das ist wohltuend, eine republikanische Fahne der Spanischen Republik. Und Gott sei Dank sieht man dieses andere Fahnengeschwenke nicht. Er verabschiedet sich. Vielen Dank. SOS Pensiones, Pensionistas. Niemandsland 914 FM, Barcelona. Wir befinden uns immer noch in dem WM-Jahr 2018. Wie gesagt, Deutschland ausgeschieden. Das schmerzt die Fans, weil diese Mannschaft hatte mehr zu bieten. Das wissen alle. Und die meisten dieser Spieler sind wahre Könner. Das wissen auch alle. Sie haben es nur nicht gebracht. Und das kann man ihnen und muss man ihnen als Fußballer verzeihen. Wer selber einmal Fußball gespielt hat, der weiß. Es gibt Tage wie diese und es gibt Tage wie solche. Und wenn der Ball läuft, dann läuft er. Und wenn er nicht läuft, dann läuft er nicht. Und dann will er einfach nicht ins Tor. Die Fußballnationalmannschaften, die sangen seit eh und je ihre seltsamen Lieder, wenn man das mal so sagen darf. Die haben die Popkultur zum Teil mitgeprägt. Und ich habe hier einen sehr schönen Beitrag beim Deutschlandfunk entdeckt. Und den möchte ich meinem Niemandslandhörerpublikum nicht vorenthalten. Es geht um Fußballgesangskultur. Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Das Sportmagazin. Wir machen gleich weiter mit Musik, aber ganz anderer Natur. Obwohl so groß sind die Unterschiede mittlerweile gar nicht mehr. Um Publikumsgunst und ums Geldverdienen geht es hier wie da. Die Rede ist von Fußball-WM-Songs. Das Turnier in Russland lässt grüßen. Frank Ulbricht blickt zurück und erzählt eine kurze Geschichte dieser speziellen Musikgattung. 1974, die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Das erste Mal darf die Bundesrepublik ein großes Fußballturnier ausrichten. Da soll es schon etwas Besonderes geben. Also wird die Nationalmannschaft ins Tonstudio geschickt und korrekt gescheitelt singen und schunkeln Gerd Müller, Günter Netzer und Co. Fußball ist unser Leben. Die Idee, die Nationalmannschaft singen zu lassen, kommt vom Musikmanager Hans Bayerlein. Nach anfänglichem Zögern kann er den DFB überzeugen. Finanziell wird es für beide Seiten ein lohnendes Geschäft, denn der Song schrammt nur knapp an der goldenen Schallplatte vorbei. Selbst in Polen oder den Niederlanden ist der Titel ein Erfolg. Geschrieben hat Fußball ist unser Leben der Schlagerproduzent und Ex-Fußballprofi Jack White. Über die Aufnahmen mit den Spielern, die eigentlich nicht singen können, will er heute nicht mehr sprechen. In einem Zeitungsinterview von 2002 hat White noch davon erzählt. Die ganze Platte wurde an einem Nachmittag eingesungen. Die Spieler brauchten ja nur auf ein vorproduziertes Band mit einem Profichor singen. Manche Spieler fühlten sich nicht sehr wohl. Wolfgang Overath versteckte sich zum Beispiel immer ganz hinten, während sich der Franz und auch Paul Breitner vorn voll einsetzten. Für die erste und einzige WM-Teilnahme einer DDR-Mannschaft 1974 darf Schlagersänger Frank Schöbel ein Lied einsingen. Er ist jung und auch im Westen bekannt. Schöbel liefert zwei Titel ab, hat aber mit »Ja, der Fußball ist rund wie die Welt« einen klaren Favoriten. Doch die Wahl fällt auf »Freunde gibt es überall«. Denke mal, die Genossen haben sich gedacht, die uns geschickt haben, Klammern, wir haben einen politischen Auftrag, haben sie auch gesagt. Wir haben überall Freunde, die DDR. Egal, ob wir welche haben oder nicht, aber wir haben welche zu haben. Und dann habe ich das Lied singen müssen, sage ich es mal, weil ich hätte lieber den Fußball gesungen. Aber mir war es egal, ich wollte zur Fußball-WM. Auch der Fußball-Weltverband, die FIFA, erkennt bereits in den 60er Jahren das Potenzial von Fußballliedern. Seit 1962 bestimmt die FIFA offizielle WM-Songs. Aber erst ab den 90er Jahren werden Titel gezielt in Auftrag gegeben und bekannte Künstler engagiert. Millionenfach verkauft sich zur WM 1998 The Cup of Life von Sänger Ricky Martin. Seit 2006 überschwemmt die FIFA den Markt regelrecht mit WM-Liedern. Statt einem gibt es gleich mehrere. Das spült ordentlich Geld in die Kasse. Wie viel? Darüber redet die FIFA offensichtlich nicht. Unsere Anfrage bleibt bis heute unbeantwortet. Für Frank Schöbel hat sich sein WM-Lied für die DDR-Mannschaft finanziell auf jeden Fall nicht gelohnt. Es gab am Anfang 100, am Ende 400 Mark der Deutschen Notenbank. Das war eigentlich alles. Die DFB-Elf hat bis 1994 WM-Lieder eingespielt. Peter Alexander oder auch Udo Jürgens sind dabei die prominenten Vorsänger. Gilt Fußball ist unser Leben heute als Kult, darf der deutsche WM-Song von 1990 besser im Archiv bleiben. Auch den offiziellen FIFA-Titel für die WM in Russland von Jason Derulo muss man nicht hören. Dann schon lieber die Hymne von 1990 mit Gianna Nannini und Edoardo Benato. Für viele noch heute einer der besten WM-Songs. Ja, 1990 in Italien, das war der dritte Weltmeisterstern. Deutschlandfunk Kultur. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM. Celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemann's Land. FK All Stars. In Reminiszenz an Rio Maida. Halt dich an deiner Liebe fest. Oh yeah. Come on. Wenn der Frühling kommt, meine Seele weht. Du wachst noch so vor deinen Träumen, aber ist niemand, der bei dir bleibt. Und der, auf den du wartest, ist sitzen lässt. Das keiner nicht tut. Asphalt wartest auf das Gewitter, das die Seele kühlt, weil du glaubst, dass der Regen deinen Schmerz wegspült. Träumst von nackten Füßen im nassen Rinnstein, du denkst an früher und wirst wieder Kind sein. Wenn du so alleine stehst, fühlst du, wirst euch nass. Halt dich an deine Liebe fest. Es ist Samstag, der 30. Juni 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Späte Gerechtigkeit. Jahrzehnte nach den Taten ist in Spanien der erste Prozess um geraubte Babys eröffnet worden. Ich verlese einen Artikel von Frau Carmela Negrete, erschienen am 28.06., in der Tageszeitung Junge Welt. In Spanien hat am Dienstag der erste Prozess um den Raub neugeborener Kinder, begangen seit der Franco-Diktatur bis in die 90er Jahre hinein, angefangen. Der heute 85-jährige Gynäkologe Eduardo Bela sagte zum Auftakt, er könne sich an nichts erinnern. Am Mittwoch fehlte er dann ganz. Sein Verteidiger begründete das mit gesundheitlichen Problemen. Die Taten, um die es in dem Prozess geht, liegen Jahrzehnte zurück. Obwohl nach Angaben von Opfervereinigungen seither landesweit rund 3000 Anzeigen wegen des mutmaßlichen Raubes Neugeborener erstattet wurden, konnte bislang nur die Präsidentin der Vereinigung SOS Bebés Robados, Inés Madrigal, durchsetzen, dass ihr Fall vor Gericht verhandelt wird. Sie war 1969 im San Ramón Krankenhaus in Madrid zur Welt gekommen und offenbar ohne Einwilligung ihrer leiblichen Mutter nach der Geburt zur Adoption freigegeben worden. Ihre Adoptivmutter erzählte ihr das 1987 und 2010 erstattete Madrigal Anzeige gegen Bela als mutmaßlich Verantwortlichen. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Mediziner 11 Jahre Haft. Er soll zusammen mit anderen Ärzten in Krankenhäusern, die oftmals in Verbindung mit der katholischen Kirche standen, vor allem jungen, oft armen und alleinstehenden Müttern, ihre neugeborenen Babys weggenommen haben. Den Frauen sei dann gesagt worden, dass ihr Baby tot geboren worden und bereits bestattet worden sei, oder man habe ihnen den eingefrorenen Leichnam eines Säuglings gezeigt, der dazu immer wieder verwendet wurde. Die Babys wurden dann wohlhabenden Familien übergeben, die selbst keine Kinder bekommen konnten. Die entsprechenden Dokumente wurden gefälscht. In einigen Fällen sollen auch hohe Geldsummen geflossen sein. Vor dem Gerichtsgebäude kam es vor Prozessauftakt zu einer Kundgebung, zu der Betroffene aus ganz Spanien angereist waren. Offizielle Statistiken darüber, wie viele Fälle geraubter Kinder es gibt, liegen noch nicht vor. Madrigal geht es deshalb, wie sie gegenüber Journalisten sagte, mit ihrer Klage auch nicht darum, den Verantwortlichen hinter Gittern zu sehen. Sie wolle, dass endlich gerichtlich festgestellt wird, dass es Babyraub in Spanien gegeben hat. En el que Eduardo Vela no reconoce su firma en el robo de Inés Madrigal en 1969. A pesar de que la reconoció en el periodo de instrucción, el primer juzgado por el caso de los bebés robados no ha reconocido en la vista oral ninguna implicación en la trama. Yo no sabía más que el tema médico. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por el robo de Inés Madrigal. El Ministerio Público cree que fue entregada a una mujer estéril a quien Vela le recomendó fingir un embarazo. Tenía que la gente notara que tenía síntomas de que estaba embarazada, como que tenía náuseas, que no se encontraba bien y que no se arreglara mucho. En su comparecencia, Inés Madrigal ha contado cómo le dijeron que fue su robo a su madre biológica. Que había una niña jovencita que estaba embarazada de muy buena familia y que su idea era darles ese niño. El juicio ha levantado una gran expectación. Man sieht ja auch die Bilder der Frauen und en las puertas del juzgado. Der aufgebrachten Menschenmenge, die vor dem Gerichtsgebäude protestiert gegen diese unglaubliche Schweinerei, gegen dieses unglaubliche Verbrechen, das da begangen wurde. Und jahrzehntelang wurde das vertuscht, verschwiegen und von Behörden und von der katholischen Kirche gedeckt. Ex-Präsident von Katalonien, Carles Puigdemont, bekommt nun seinen Prozess in Spanien, ob er nun dabei sein wird oder nicht. Carles Puigdemont hält sich zwar in Deutschland auf, in Spanien wird ihm nun aber endgültig der Prozess gemacht, mit oder ohne ihn. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Katalanen bis zu 30 Jahre Haft. Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont und 14 weitere separatistische Politiker müssen sich endgültig einem Prozess wegen Rebellion, Untreue und zivilem Ungehorsam stellen. Das oberste Gericht in Madrid wies die Einsprüche der Angeklagten zurück, wie die höchste Instanz am Mittwoch mitteilte. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten bis zu 30 Jahre Haft. Die Beschuldigung der Rebellion sei gerechtfertigt, weil es einen Aufstand der Separatisten gegeben habe, der unrechtmäßig gewesen sei und zum Ziel gehabt habe, die Unabhängigkeit Kataloniens zu erreichen, heißt es unter anderem in der Urteilsrechtfertigung der Appellationskammer des obersten Gerichts. Die Behauptung der Separatisten, sie seien in Spanien Opfer einer politischen Verfolgung, wurde zurückgewiesen. Mehrere der Angeklagten sitzen in Spanien in Untersuchungshaft, andere wie Puigdemont setzten sich ins Exil ab. Puigdemont war nach einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum und seiner anschließenden Amtsenthebung im Herbst 2017 nach Belgien geflohen. Am 25. März wurde er aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen. Die deutsche Justiz muss noch entscheiden, ob der 55-jährige Puigdemont an Spanien ausgeliefert wird. Falls er nicht überstellt wird, könnte Puigdemont in Abwesenheit verurteilt werden. Hören wir mal die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Samstag, den 30. Juni, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. CSU-Vize Weber nach EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik verhalten optimistisch. Er zeigte sich in den Tagesthemen zufrieden mit den Ergebnissen, mahnte jedoch eine schnelle Umsetzung an. Es sei legitim, wenn Bundesinnenminister Seehofer weiter Druck mache. Österreichs Kanzler Kurz hofft auf Einigung im Unionsstreit. Gleichzeitig wandte er sich gegen den Plan von Bundesinnenminister Seehofer, bereits registrierte Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Dies führte zu einem Dominoeffekt, so Kurz in der Bild-Zeitung. Bundesparteitag der AfD in Augsburg. 600 Delegierte wollen heute und morgen unter anderem über die Sozialpolitik und die Gründung einer parteinahen Stiftung diskutieren. Bereits gestern gab es Proteste gegen die AfD. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. UNESCO entscheidet über Wikingerstätten in Schleswig-Holstein. Haithabu und der Grenzwall Danneberg könnten heute zum Weltkulturerbe erklärt werden. Sie gehören zu den bedeutendsten Orten, die bisher aus der Wikingerzeit im frühen Mittelalter entdeckt wurden. Erste Achtelfinalspiele bei der Fußball-WM in Russland. Um 16 Uhr trifft Frankreich in Kasan auf Argentinien. Heute Abend steht in Sotschi die Begegnung Uruguay gegen Europameister Portugal auf dem Programm. Das Wetter? Vielfach sonnig, im Nordosten und im Süden Quellwolken. Im Südschwarzwald und an den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 32 Grad. Ja, zwei Leckerbissen für alle Fußballfans heute Abend. Also Argentinien gegen Frankreich. Und Portugal gegen die Urus. Weitere Meldungen. Bonn. Die Telekom, Großkundentochter T-Systems, will bis 2020 rund 6.000 Stellen allein in Deutschland streichen. Weltweit sollen es 10.000 sein. Der Stellenabbau soll in drei Phasen erfolgen und noch in diesem Jahr beginnen, sagte ein Sprecher am Donnerstagabend. Das habe T-Systems-Chef Adel Al-Saleh am selben Tag auf einer Mitarbeiterversammlung in Bonn bekannt gegeben. Zunächst sollen auf Management- und Verwaltungsebene in Deutschland 2000 Arbeitsplätze eingespart werden. Weitere 2000 Stellen würden in andere Länder wie Indien oder die Türkei verlagert. Die übrigen Arbeitsplätze in Deutschland sollen durch Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse wegfallen. Globaler Raubtier und Arbeitsplätze Wegstreichkapitalismus ist voll am Toben. Prag. Eine Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Tag der Opfer von Flucht und Vertreibung hat in Tschechien für Empörung gesorgt. Staatspräsident Miloš Zeman äußerte tiefste Missbilligung, wie Radio Prag am Donnerstag berichtete. Merkel hatte in ihrer Rede am Mittwoch in Berlin gesagt, Vertreibung und Flucht der Deutschen seien zwar unmittelbare Folgen des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs gewesen. Jedoch hatte sie hinzugefügt, dass es für Vertreibung weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung gab. Premierminister Andrej Babiš sagte, damit würden alte Wunden aufgerissen. Thema Bundesbank. Deutschland hat an Rettung Griechenlands 2,9 Milliarden Euro verdient. Die Opfer brutaler Kürzungen sind unter anderem Pensionäre. Herr Jörg Kronauer schreibt dazu einen längeren Artikel in der Tageszeitung Junge Welt. Ich verlese ein paar Auszüge. Deutschland hat in Milliardenhöhe von den sogenannten Hilfsprogrammen für Griechenland profitiert. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen hervor. Demnach sind bei der Bundesbank bis 2017 Zinsgewinne in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro aus dem EZB-Programm zum Ankauf griechischer Staatsanleihen angefallen. Zwar haben die Euro-Staaten im November 2012 beschlossen, Zinsgewinne in Zukunft an Athen zurückzuzahlen. Das ist allerdings bislang nur für die Jahre 2013 und 2014 geschehen. Nach Abzug der entsprechenden 900 Millionen Euro verbleiben der Bundesbank immer noch 2,5 Milliarden Euro an griechischen Zinsen. Hinzu kommen Zinsgewinne in Höhe von rund 400 Millionen Euro, welche die bundeseigene Förderbank KfW aus einem Darlehen für Griechenland gezogen hat. Damit sind netto seit 2010 Mittel in Höhe von 2,9 Milliarden Euro aus Athen an Bundesbank und KfW abgeflossen. Griechenland blickt derweil auch nach dem Ende des dritten sogenannten Hilfsprogramms das die Euro-Finanzminister am gestrigen Donnerstag beschließen wollten, in eine, gelinde gesagt, ungewisse Zukunft. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte zuletzt noch gegen massive Proteste der Bevölkerung einige drakonische Maßnahmen durchgesetzt, darunter brutale Rentenkürzungen, um die EU-Bedingungen für das Ende des Programms am 20. August zu erfüllen. Athen muss nun nach 8 Jahren deutsch geprägter Krisenpolitik mit um gut 50% auf 180% des Bruttoinlandsprodukts BIP angeschwollenen Staatsschulden klarkommen. Weil das auch in der westlichen Finanzwelt als ein äußerst abenteuerliches Vorhaben gilt, hatte der Internationale Währungsfonds IWF noch bis kurz vor Schluss versucht, die zuständigen Stellen der EU zu einem Schuldenerlass für Griechenland zu bewegen. Die französische IWF-Chefin Christine Lagarde hat dabei allerdings auf soliden teutonischen Granit gebissen, weshalb der IWF letztlich aus dem Hilfsprogramm ausgeschieden ist. Einigkeit bestand unter den Euro-Finanzministern vor dem gestrigen Treffen denn auch lediglich darin, dass man Laufzeiten und Zahlungsfristen griechischer Staatskredite verlängern könne. Dies wird, so hat es Tsipras am Wochenende formuliert, die europäischen Steuerzahler nichts kosten, ausgenommen natürlich die griechischen. Gegen den Vorschlag, Athen zumindest die erwähnten Zinsgewinne aus den von der EZB angekauften griechischen Staatsanleihen zu erstatten, hatte die Bundesregierung bis zuletzt Einwände geäußert. Spannend wird es für die Regierung in Athen nun Ende August, wenn sich Griechenland wieder selbst über die Finanzmärkte finanzieren muss. Das Vorhaben wird dadurch nicht erleichtert, dass die griechischen Zinszahlungen, die teilweise bis 2021 gestundet wurden, danach deutlich ansteigen werden. Auf 4% des BIP im Jahr 2024, dann weiter auf 5% des BIP im Jahr 2040. Die Darlehen orientieren sich dabei an den Marktzinsen. Athens Zinslast könnte also durchaus noch weiter steigen. Unabhängig davon lassen sich die EU-Hilfsprogramme für Athen dahingehend bilanzieren, dass die griechische Bevölkerung katastrophal verarmt ist, manche deutsche Konzerne sich aber dank der erzwungenen Privatisierung in den Besitz einiger Filetstücke der Infrastruktur bringen konnten, darunter der Hafen von Thessaloniki und 14 griechische Regionalflughäfen, die sich profitabel betreiben lassen. Einmal mehr hat sich so das neutestamentliche Prinzip bewährt. Wer hat, dem wird gegeben. Washington. US-Beamte haben an der Grenze zu Mexiko zwischen dem 5. Mai und dem 9. Juni mehr als 2342 Kinder aus Einwandererfamilien von ihren Eltern getrennt. Das teilte das Heimatschutzministerium am Montag mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Ministerium angegeben, dass vom 19. April bis zum 31. Mai insgesamt 1.995 Kinder von ihren Eltern getrennt worden seien. US-Justizminister Jefferson Sessions hatte am 7. Mai eine Null-Toleranz-Politik an der Grenze zu Mexiko verkündet. Demnach sollen alle Menschen, die illegal die Grenze überqueren, als Gesetzesbrecher behandelt und festgenommen werden. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen. Demokratische Abgeordnete und Journalisten sprachen nach einem Besuch vor Ort davon, dass Kinder in einem texanischen Auffanglager in Käfigen festgehalten wurden. Moskau. Mehr als die Hälfte der Russen wünscht sich Wladimir Putin einer Umfrage zufolge auch nach seiner laufenden Amtszeit als Präsident. Wie das unabhängige Levada-Zentrum am Dienstag in Moskau mitteilte, möchten 51% der Befragten Putin nach 2024 weiter als russischen Staatschef sehen. Levada-Direktor Lev Gudkov erklärte den hohen Zuspruch für Putin unter anderem damit, dass nach wie vor kein Nachfolger in Sicht sei. Der 65-Jährige gelte nach mehr als 18 Jahren an der Macht als Garant für den Status quo. Musik. Berlin. Rund zwei Monate nach der Attacke gegen einen Israeli in Berlin hat ein junger Syrer die Tat vor Gericht gestanden. Zum Auftakt des Prozesses am Amtsgericht Tiergarten räumte er am Dienstag ein, den Angegriffenen mit einem Gürtel geschlagen zu haben. Die Kippa des Opfers, diese Kopfbedeckung wird von gläubigen jüdischen Männern getragen, habe er aber erst zum Schluss gesehen, sagte der 19-Jährige. Er bereue die Tat. Zugleich betonte er, er habe sich im Recht gefühlt, da er zuerst beschimpft und beleidigt worden sei. Das heißt, der junge Mann biegt die Motivation seiner Tat um und erklärt, es sei kein antisemitischer Angriff gewesen, sondern er sei beleidigt worden und habe zurückgeschlagen. Richter Günther Recke gab bekannt, dass der Prozess am 25. Juni fortgesetzt werden soll. Dies ist bereits geschehen. Dem Angeklagten werden gefährliche Körperverletzung und Beleidigung zur Last gelegt. Laut Anklage wurden der Israeli sowie ein Deutsch-Marokkaner, der ebenfalls eine Kippa trug, am 17. April antisemitisch beschimpft. Der Israeli mit einem Gürtel mindestens 10-mal geschlagen. Roboter auf dem Vormarsch. München. Roboter sind in den Fabriken weltweit auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr wurden geschätzt 380.000 Industrieroboter rund um den Globus ausgeliefert. Fast 90.000 mehr als im Vorjahr, sagte Norbert Stein vom Maschinenbauverband VDMA am Dienstag in München zum Auftakt der Fachmesse Automatica. Einen Boom gäbe es vor allem in chinesischen Fabriken. So seien die Umsätze der deutschen Roboterhersteller in der Volksrepublik um 60% gestiegen. China hat einen riesen Aufholbedarf, resümierte Stein. Die Geschäfte der Branche laufen glänzend. BRD-Hersteller steigerten ihre Umsätze um 13% auf 14,5 Milliarden Euro. Deutsche Arbeiter sehen die Konkurrenz weniger enthusiastisch als ihre Kollegen in China oder den USA. Laut einer von der Messe in Auftrag gegebenen Umfrage unter 7.000 Industriebeschäftigten in 7 Ländern finden knapp 2/3 der hiesigen Arbeiter Menschenroboterteams okay. In China waren es 86%. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Thema Spanien. Spaniens neue sozialdemokratische Regierung versucht den ökologischen Wandel. Doch das kann schwer werden. Wir hoffen jedenfalls auf ein Aus für die sogenannte Sonnensteuer, los impuestos al sol. Spaniens neue Regierung unter Premierminister Pedro Sánchez von der PSOE hat ein Ministerium für ökologische Transition geschaffen. Damit soll ein ökologischeres, produktives und soziales Modell im Land etabliert werden. In der Behörde werden die Kompetenzen für die Schwerpunkte Klimawandel, Energie und Umwelt zusammengefasst. Deren erste Maßnahme soll es sein, so schnell es geht, die sogenannte Sonnensteuer abzuschaffen. Diese Abgabe gilt als Hemmschuh für den Ausbau der Netze für erneuerbare Energien. Die Abschaffung war von Sánchez bereits am 31. Mai in der Debatte über das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen die Regierung von Mariano Rajoy von der Partido Popular PP angekündigt worden. Das hatte bei den zwei größten Energieunternehmen des Landes, Iberdrola und Endesa, am selben Tag zu Verlusten an der Börse geführt. Die Sonnensteuer wird seit 2015 erhoben. Ähnlich wie in Deutschland stellt sie eine Abgabe dar, die Nutzer von Photovoltaikanlagen zahlen müssen. Deren Streichung kann auch mit einer neuen EU-Richtlinie begründet werden. Bis 2026 darf es demnach keine derartige Abgabe mehr geben, hatten am vergangenen Donnerstag EU-Kommission, EU-Parlament und der Europäische Rat beschlossen. Zudem konnte man in Spanien nur bis 2016 den eigenen überschüssigen Strom im Netz verkaufen, was sich nun wieder ändern soll, indem dieser mindestens zum Marktpreis veräußert werden dürfe. Mit den neuen EU-Regelungen eröffnet sich auch ein neuer Markt, der kollektive Eigenverbrauch. Musik. Laut einer Studie des global agierenden Beratungskonzerns Deloitte wird nur rund 1% der in Spanien verbrauchten Energie heute in Solaranlagen generiert. Und das in einem Land, in dem es das ganze Jahr über viele Sonnenstunden pro Tag gibt. Die Atomkraftwerke erzeugen 21, Windräder 18, Wasserkraftwerke 15 und Kohlekraftwerke immer noch 14% der Energie. Rund 70% der Energierohstoffe müssen importiert werden. Neue Ministerin ist Teresa Ribera, Juraprofessorin mit Schwerpunkt alternative Energieträger, die beim Pariser Klimaabkommen mitgewirkt hatte. In ihrem ersten Interview sagte sie, dass die Kohleverstromung wenig Zukunft in Spanien habe. Man habe jahrzehntelang Ressourcen verschleudert, die besser in eine industrielle und wirtschaftliche Diversifikation der betroffenen Regionen hätte fließen können. Die größten spanischen Umwelt-NGOs hatten den Regierungswechsel begrüßt. Allerdings auch einen Atom- und Kohleausstieg bis 2025, ein Verbot von Ölförderungen, auch über Fracking, sowie ein Klimawandelgesetz gefordert. Spanierinnen und Spanier zahlen bislang einen der höchsten Preise für Strom in der EU. Das liegt unter anderem daran, wie die Energie produziert wird. Denn der relativ hohe Anteil der Wasserkraft trägt dazu bei, Spanien allmählich in eine Wüste zu verwandeln. Nun sollen bis 2030 mindestens 32% der Erzeugung durch erneuerbare Energieträger erfolgen, kündigte die Ministerin an. Bisher war die Position von Spanien in der EU unter den Regierungen von Rajoy eher wenig klimaaffin. Während die meisten Länder Pläne für einen Kohleausstieg votiert haben, war Spanien hierbei bislang sehr zurückhaltend. Die AKW sollen zudem laut den PSOE nun bis 2025 den Betrieb einstellen. Die PP wollte deren Betriebsdauer um mindestens 10 Jahre verlängern. Eine der zentralen Aufgaben des neuen Ministeriums wird es sein, Wasser als fundamentales öffentliches Gut zu verstehen. In dem extrem trockenen Land Spanien florierte jahrzehntelang eine Art Agrarwirtschaft, die alles andere als nachhaltig ist. Exemplarische Beispiele dafür sind der großflächige Anbau von Olivenbäumen in der Wüste von Tabernas oder die Erdbeerplantagen in Huelva, die Wasser aus dem Naturpark Coto de Doñana nutzen und somit ein weltweit einzigartiges Ökosystem zerstören. Die Plantagen des Agrobusiness verbrauchen laut Umweltorganisationen wie Ecologistas en Acción in einigen Regionen bis zu 80% des Wassers. Oft müssen Anwohner mit Wasserknappheit und Rationierung leben, weil es für Bewässerungskulturen verbraucht wird. Und das in Südostspanien um Murcia, Alicante und Almeria, wo arides, also sehr trockenes Klima herrscht. Doch es dürfte schwer werden, gegen den wirtschaftlichen Druck der Lobbyisten anzukämpfen. Auf 17 Millionen Hektar wird hier ein beachtlicher Teil der Wirtschaftsleistung des Landes realisiert. Werfen wir auch noch einen kleinen Blick in den Spiegel von dieser Woche. Der heißt Endzeit als Titelgeschichte und man sieht die zwei Hände von Kanzlerin Angela Merkel, die macht die sogenannte Merkel-Raute und die Raute ist aufgemacht wie ein Stundenglas bzw. wie eine Sanduhr und man sieht, der Sand, den Frau Merkel in den Händen hält, rinnt unaufhaltsam in das immer voller werdende Stundenglas Endzeit. Der Asylstreit zerreißt das Land und zerreißt wohl Europa. Wie konnte es dazu eigentlich kommen? Zu viele Implikationen sind in dieses Thema mit eingewoben. Asyl. Die türkische Regierungspartei AKP erhält von Mitarbeitern deutscher Behörden möglicherweise Informationen über Flüchtlinge, die aus der Türkei aus politischen Gründen geflohen sind. So bekam ein Türke, wenige Tage nachdem er in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, in Trier seinen Asylantrag gestellt hatte, einen Brief an die ihm vom BAMF zugewiesene Flüchtlingsunterkunft. In dem Schreiben hat der türkische Präsident und AKP-Chef Recep Tayyip Erdogan darum gebeten, ihn und seine Partei bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in diesem Sommer wiederzuwählen. Ähnliche aus Deutschland abgeschickte Schreiben haben viele türkische Staatsangehörige in Deutschland erhalten, obwohl in der Türkei Wahlwerbung im Ausland verboten ist. Der betroffene politische Flüchtling ist ein Anhänger der Gülen-Bewegung. Sie wird von Erdogan für den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht und in der Türkei massiv verfolgt. Sein Kölner Anwalt Ramazan Sevinç hält es für möglich, dass ein Mitarbeiter des BAMF oder einer anderen Behörde die Adresse an eine diplomatische Vertretung der Türkei weitergegeben hat. Anders ist kaum zu erklären, wie die persönlichen Daten meines Mandanten so schnell nach Ankara gelangt sind, sagt Sevinç. Er hält die Sicherheit seines Mandanten für gefährdet. Das BAMF teilte mit, dass Schutzsuchende mit vielen Behörden und Dienstleistern zu tun hätten. Im konkreten Fall sei ein datenschutzrechtliches Defizit seitens des BAMF nicht feststellbar. Thema Fließbandarbeit und Gewerkschaften. Die Organisation Social Peace will die geplante Sammlungsbewegung der linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht unterstützen. Social Peace ist eine 2016 gegründete Protestgewerkschaft zur IG Metall, der sich bisher bundesweit rund 1500 Arbeiter aus dem Band- und Leiharbeitersektor angeschlossen haben, um gegen prekäre Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Zitat: Unsere Leute werden nicht länger politisch stumm bleiben, nur weil wir von einem Establishment belächelt werden und uns mit keiner Partei identifizieren, heißt es in einem Schreiben der Organisation. Wir erleben, dass unsere Eliten uns aufgeben. Keinesfalls fehle der Druck von unten für Wagenknechts Idee. Keinesfalls fehle der Druck von unten für Wagenknechts Idee. So, ab und zu muss ich mich selber mal ein bisschen korrigieren hier. Vielmehr gäbe es einen Druck von oben gegen die Unteren, auch von Politikern der Linkspartei unter anderem. Wir lassen uns nicht von Promi-Linken öffentlich belächeln und belehren, so der Verfasser des Briefes, Hans-Christian Lange, Vorsitzender von Social Peace. Daran wird sich nicht nur Herr Gysi gewöhnen müssen. Man wolle keinen Dumpingwettbewerb der Schwachen um Jobs. Darum sind wir gegen ungebremste Arbeitsimmigration nach Deutschland. Zugleich wendet sich die Protestgewerkschaft gegen Rassismus. Schließlich stünden an den Fließbändern der Konzerne Arbeiterinnen und Arbeiter aus rund 100 verschiedenen Ländern. Auch Sexismus gegen Bandarbeiterinnen, die nicht auf dem roten Teppich von Cannes dagegen protestieren, verurteilt die Organisation. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Wie die Stimmung mittlerweile in Deutschland ist, geht aus einer Umfrage des Spiegel hervor. Dies im Zusammenhang des wahrscheinlich werdenden Bruchs zwischen CDU und CSU. CDU und CSU stellen sich auf das Ende der Fraktionsgemeinschaft ihrer Parteien ein. Vor allem die CSU scheint nicht länger auf Kompromisse im Asylstreit zu setzen. Dass sie damit Angela Merkels Kanzlerschaft beenden könnte, nimmt ihre Führung gern in Kauf. Spiegelumfrage: Sollte es Migranten und Flüchtlingen erschwert werden, nach Deutschland zu kommen? 57% meinen ja, nur 34% meinen nein. Sollen Flüchtlinge, deren Fingerabdrücke anderswo in der EU registriert sind, an der deutschen Grenze abgewiesen werden? 61% sagen ja, die dürfen nicht rein. Nur 30% meinen nein. Sollte Angela Merkel in der jetzigen Situation Bundeskanzlerin bleiben? Da sagen allerdings wieder 58% ja und nur 35% nein. Wie sollte Deutschland versuchen, die Flüchtlingsproblematik zu lösen? Sollte gemeinsam mit EU-Partnern gelöst werden? 68%. Sollte national gelöst werden? 25%. Sollte mit EU-Partnern und national gelöst werden? Nur 3%. Sollten CDU und CSU künftig bei Wahlen im gesamten Bundesgebiet gegeneinander antreten? Ja, meinen 54% der Befragten. Nein, nur 34%. Die sieht unter CDU- und CSU-Anhängern allerdings ein bisschen anders aus. Nur 42% der CDU-CSU-Anhänger meinen ja und 53% sagen nein. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, ich habe auch einen kleinen Barcelona-Nachrichtenblog zusammengestellt. Für den heutigen 30. Juni 2018. Thema Krach, Lärm und Gestank. Für 18 Millionen Euro haben die Barceloneserinnen und Barcelonesen Knallkörper und Feuerwerksraketen zum diesjährigen Sant Jordi-Fest am vergangenen 23. Juni gekauft. Das hat also ordentlich geballert und gekracht. Thema Fun City. 28.219 Touristinnen und Touristen übernachten jeden Tag legal in Touristenwohnungen in Barcelona. In den 9.606 legal registrierten Touristenapartments in der Stadt übernachten pro Jahr 10,3 Millionen Touristen. Demgegenüber sind es in Hotels 82,4% mehr. Das heißt ca. 18,71 Millionen Touristen pro Jahr bzw. 51.482 Touristen pro Nacht. Dies geht aus einer Studie des Touristenverbandes APARTUB hervor. Die Abkürzung von Asociación de Apartments Turísticos de Barcelona, APARTUB. So, 2,46 Millionen Personen nutzen pro Jahr die Touristenwohnungen im Zentrum von Barcelona. Jeder Tourist bleibt pro Aufenthalt 4,2 Nächte im Durchschnitt. Dies, Achtung, sind nur die legalen, vom Verband veröffentlichten Zahlen. Die sogenannten illegalen Touristenwohnungen kann man lediglich schätzen. Man schätzt, dass es vielleicht nochmal oder sogar doppelt so viele sind wie die legalen. Experten schätzen mehrere tausend clandestine Touristenwohnungen in der Stadt. Im Kontrast zu diesem Ansturm stehen die prekären Löhne des Sektors, die im Durchschnitt ebenfalls nach Zahlen von APARTUB ca. 21% unter dem Lohnniveau aller anderen Branchen in Katalonien liegen. Thema Zwangsräumungen in Barcelona. Circa 1000 Anwohner verhinderten vergangene Woche zwei Zwangsräumungen im San Antoni-Viertel. In der Carrer Comte Borrell 59 und der Carrer Manso 46. Ja, ihr habt richtig gehört, in der Nähe des früheren Goethe-Instituts. Das ist ja heute verlegt worden in die Calle Roger de Flor. Thema Narcopisos und Elend. Mit einer spektakulären Reportage über das elende Schicksal vieler Drogensüchtiger im Stadtviertel El Raval kam die Tageszeitung El Periódico am Donnerstag vergangener Woche an die Kioske. Die Fälle zweier junger Italienerinnen aus Turin und Milan jeweils, 23 und 26 Jahre alt, erschütterten die Öffentlichkeit. Elisabetta und Morgana gerieten in den furchtbaren Kreislauf aus Drogensucht und sozialem Abstieg in die Gosse, nachdem verschiedene Misserfolge und Schicksalsschläge sie aus der Bahn geworfen hatten. Ihr Abstieg ist beispielhaft für viele junge Menschen in dieser Stadt, die am Ende auf der Straße oder in den Narcopisos landen, jenen Wohnungen, die von Drogenmafia und Dealern besetzt werden und als Ansteuerungspunkte für Junkies dienen und für den Verkauf von Drogen. Elisabetta und Morgana erging es äußerst dreckig in diesem Milieu aus Gewalt und Kriminalität. Die Frauen wurden missbraucht und vergewaltigt, beraubt und geschlagen, wenn sie auf Drogenkauf oder im Rausch waren. Die Dealer nutzten die Verwundbarkeit besonders junger Mädchen aus, um sie zu prostituieren, sexuell zu misshandeln und zu vergewaltigen. Wer glaubt schon einer Junkie, die auf dem Entzug ist? Man wird hier auf drastische Weise an Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo erinnert. Im Fall von Elisabetta gibt es allerdings ein Happy End. Dank des Einsatzes verschiedener Guardia Urbana Polizisten und Polizistinnen mit sozialem Gewissen konnten Elisabethas Eltern in Italien ausfindig gemacht werden. Nach einer Entziehungskur will die junge Frau wieder studieren. Bei Morgana sieht die Sache leider nicht so gut aus. Diese junge Frau ist weiter heroinabhängig und bleibt im Kreislauf aus Sucht und Elend gefangen. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau und der Conseller del Interior Miquel Buch erklärten unlängst, dass den Behörden das Problem bewusst sei und dass Polizei, das heißt die Guardia Urbana, die Stadtpolizei und die Mossos de Squadra, die von der Generalitat befehligte Polizei, circa zweimal pro Woche in Drogenwohnungen hier in der Stadt intervenierten. Man räumte allerdings die Schwierigkeiten ein, auf die man bei den Narcopisos aufgrund der großen Anzahl leerstehender Wohnungen im Zentrum der Stadt stoße, besonders in den Stadtvierteln Raval und in der Ciudad Vella. Es ist allen bekannt, dass die realen Eigentümer dieser Wohnungen, die leer stehen, Banken, Immobilienfonds, Institutionen oder auch Privatpersonen sind, die ihr Eigentum bewusst verkommen lassen, oft wahrscheinlich, um die verbleibenden Mieter aus dem Gebäude zu ekeln. Thema Flüchtlinge bedingt aufnahmebereit. Barcelona hat sich über das Rathaus von Ada Colau zur Ciudad Refugio für Flüchtlinge erklärt. Dies neben anderen spanischen Städten wie Valencia, wo progressive Parteien die lokalen Regierungen bzw. Rathäuser innehaben. Nun beginnen allerdings die Probleme auf praktischer lokaler Ebene. Es fehlt an Unterkünften und Geldmitteln. Letzte Woche kamen zum Beispiel 150 Geflüchtete mit Bussen des Roten Kreuzes nach Barcelona. Zwei Aufnahmezentren wurden für sie in Betrieb genommen. Das Rathaus hat nun die Zentralregierung in Madrid offiziell um mehr Finanzmittel für die Flüchtlinge gebeten. Denn die kommenden Haushalte sind stark belastet. 70 Personen befinden sich in einer CANE-Aufnahmestelle. Das sind die Centro de Acogida Nocturna de Emergencia, also eigentlich einer Obdachlosenunterkunft. In der Passage Dos de Maig ist die erste gelegen. Dort sind nur junge Männer untergebracht. Frauen und Babys wurden an einen anderen Ort gebracht, den die Behörden nicht bekannt geben wollen. Die Flüchtlinge sollen nun ihren Asylantrag stellen und es wurde erklärt, sie auf weitere katalanische Gemeinden verteilen zu wollen. Wie gesagt, vom Roten Kreuz organisierte Busse voller Flüchtlinge aus Andalusien treffen täglich in Barcelona ein. Thema Städtebau. Bürgermeisterin Colau gelingt es, die Rathausparteien für ihre 30% zu gewinnen. Das heißt, 30% aller Neubauten sollen in Zukunft zum sozialen Wohnungsbau erklärt werden. Dies sieht der PGM, der Plan General Metropolitano, vor. Mit dieser Maßnahme sollen zwischen 300 und 400 Wohnungen pro Jahr in allen Stadtvierteln dem sozialen Wohnungsbau zugeführt werden. Hier sind sich nun Colaus Partei, BC Barcelona en Comú, die CUP, ERC und die PSC-Sozialisten endlich einmal einig geworden. Thema Klaumilch. Zwei Frauen mit 102 gestohlenen Mobiltelefonen wurden von der Polizei festgenommen. Die Diebinnen hatten alle Handys auf dem Sonnerfestival geklaut und in einem Rucksack bei sich getragen. Thema Sicherheit. Mehr Kooperation beim Thema Sicherheit für die Bürger und Besucher und mehr Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung hat Ada Colau neben anderem bei ihrem ersten Treffen mit dem Präsidenten der Generalitat, Quim Torra, gefordert. Rathaus und Landesregierung müssten stärker zusammenarbeiten, so wie die Guardia Urbana müssten auch die Mossos de Squadra mehr Überstunden ableisten. 12 Millionen Euro mehr solle die Generalitat dafür ausgeben. Thema Rebellion. Rebellion, aber bitte bezahlt. Bitte mit Sahne. Der von der spanischen Justiz per Auslieferungsantrag an Deutschland angeforderte Separatistenführer Carles Puigdemont, der in Berlin lebt, fordert vom spanischen Staat die Erstattung seiner Reisekosten zwischen Brüssel, Dänemark, Deutschland und wo immer der Bursche sich auch rumtreibt. Er sei gewählter Abgeordneter des katalanischen Parlaments und habe Anspruch auf das Geld, so Puigdemont. Rebellion, ja, aber bitte mit viel Staatsknete. Haha. Noch einmal Thema Aufnahmestadt, Ciudad de Acogida. Am Montag, dem 25. Juni, bekräftigte Bürgermeisterin Ada Colau noch einmal, dass Barcelona als Aufnahmestadt 1000 weitere Flüchtlinge aufnehmen wolle.

Und mal gucken, was wir hier noch an Musik haben auf dem Plattenteller. Ja, Neon Babies, blaue Augen. Die hören wir uns aber noch an. Neon Babies und TV lassen mich völlig kalt. Und die ganze Künstlerszene hält mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummelsoßen, 50-60s, alles hohl und kunstgemein. Und auf Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Ich deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Insider Fiedler schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Rocks and Rock'n'Roll ist das Maß an Stumpfheit voll. Ich bleib kühl, kein Gefühl, kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheich ist wirklich reich. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr. Die letzten 10 Minuten im Niemandsland, eine Kinoankündigung. Die habe ich diesmal nicht selber formuliert bzw. selbst produziert, sondern ich übernehme sie, weil sie so glänzend ist, von der ARD. Es geht um den Meister, es geht um Bertolt Brecht. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Wenn man dieses berühmte Zitat aus der Drei-Groschen-Oper kennt, dann weiß man, was das wichtigste Ansinnen dieses Mannes war. Bertolt Brecht zeigte dem Kapitalismus die Zähne. In diesem System könne man kein guter Mensch sein. Das wollte er auf der Bühne genauso beweisen wie auf der Leinwand und aus der Oper auch einen Film machen. Doch er zerstritt sich mit den Filmproduzenten, da die nur das große Geld fressen wollten. Diese Geschichte wird nun erzählt in einem aufwendig produzierten Spielfilm und gleich mit, wie Brecht wohl damals diesen Film gemacht hätte. Christine Becker über den Drei-Groschen-Film, der heute in München uraufgeführt wurde. Das ganze Stück ist eine Sauerei. Ein großer Geist bleibt in der Hure stecken. Ich sag's nochmal, ich werde das nicht singen. Das Stück ist so geschrieben und so bleibt es. Natürlich bleibt es so und natürlich singen sie und natürlich ist Brechts Drei-Groschen-Oper ein Riesenerfolg. Und nicht nur das, sie ist auch ein Statement. Gregor ist ein Versuch der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Und nun will dieser Brecht auch noch einen Film daraus machen, aber nicht irgendeinen. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Das wissen wir nicht, denn genau diesen Brecht-Film hat es so nie gegeben. Regisseur Joachim Lang hat darüber nun seinen Film gemacht, das Drehbuch aus Gedanken des Dichters zusammengesetzt. Es ist querbeet, es sind Briefe, es sind Gedichte drin, es ist Prosa drin, vor allem Stücke sind drin, 100% Brecht, Brecht pur. Die Songs immer noch Ohrwürmer. Liegt ein toter Mann am Strand. Die Bilder poetisch und opulent. Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet? Und Mackie Messer? Ein widerspenstiger Schauspieler. Moment bitte, jetzt fangen wir an, es richtig einzustudieren. Er ist ein Geschäftsmann. Es ist einfach die Wahrheit, dass die Räuber immer mehr zu Bürgern werden. Die Wahrheit ist auch so ein Blödsinn auf dem Theater oder beim Film. Soldaten wohnen auf den... Wahr ist jedenfalls, dieser Drei-Groschen-Film ist ein wilder Tanz durch die Geschichte. Und Brechts Kritik am Kapitalismus kein bisschen alt. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ein Künstler mit starker Meinung. Und das gilt auch für seinen Darsteller. Also man darf nicht vergessen, das frustriert mich auch immer in gewisser Weise, dass man es da schon auch mit einem Genie zu tun hatte. Also jemand, der das Potenzial hatte, die Welt zu verändern. Und trotzdem, das meine ich mit Frustration, ist es ihm nicht gelungen. Auch der Film verändert die Welt nicht. Aber er zeigt, dass Brecht selbst heute nicht trocken oder langweilig ist. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen. Der Eintrittspreis wird auf keinen Fall zurückerstattet. Auf dem Filmfestival in München ist dieser Film gezeigt worden und wir hoffen, dass er bald irgendwann hier in Barcelona auch in die Kinos kommt. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, ich möchte mich verabschieden. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, Spaß gemacht, hat Sie ein bisschen informiert und Ihnen ein paar neue Abgründe aufgezeigt, aber vielleicht auch ein paar neue Wege daraus. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Agur. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben und werden Sie glücklich. Wir halten kurz die Luft an. Vergessen mal den Rest. Dann setzen wir zum Sprung an. Herzlich willkommen, willkommen im Jetzt. Ein Moonrise Kingdom aus allen Dingen, die der Zufall findet. Wir bringen unser Geld zur Sandbank und dann springen wir zusammen den Strand lang. Wir tragen selbst gebastelte Kronen und klettern durch die Blätter an den Ästen nach oben. Wir sind gleich groß, gleich stark, alles ist leicht. Unter Sonnenstrahlen, Dächern haben unendlich viel Zeit. Wir sind Wilder ohne Ränder, Meer ohne Strände, bereit für jedes Wunder. Flüsse ohne Dämme, Küsse ohne Ende. Sind Helden unverwundbar, reiten nachts wie Eulen auf der Jagd, sind Phönixe beim Aufstehen jeden Tag. Du bist so frei, wie du dich selber lässt. Vergiss mal die Zeit, vergiss mal deinen Stress. Ein Wimpern schlag rein und alles hier wird echt. Herzlich willkommen, willkommen jetzt. Wir malen uns mit Straßenkreide unsere Wirklichkeit auf harte Steine. Wir sind frische Schnappschussbilder, echte Farben, alles ohne Filter. Wir schauen nur durch ferngläser Fern und tauchen in den Pausen ganz weit draußen nach Perlen. Wir sind gleich laut, gleich bunt, alles im Fluss. Und wir schwimmen unter Wasser mit unendlich viel Luft. Wir sind sehen ohne reden, geben ohne nehmen, bereit für jedes Wunder. Spiele ohne Regeln, Ziele ohne Wege, sind Helden unverwundbar. Löschen nachts die letzten Lampen.